Was heißt reinschieben? Praktisch, wenn es anfängt, genau, da lege ich die Leisten rein und dann werden sie mit kleinen Nageln fixiert. Ja, ja. Und fertig. Und zwischen also, den einzelnen Magazinen, sagst du, ist eine Glasplatte oder Platten? Nein, zwischen den einzelnen Magazinen ist nicht. Ach ja, Blödsinn, das kann ja gar nicht sein. Vorne, also auf der stehenden Rückwand sozusagen. Ah, dass man was sieht. Genau. Aber sonst das ist aber auch wieder nach außen isoliert. Alles klar, das muss ja durchgängig sein. Ich sehe es ein bisschen am Bild bei Wikipedia, sehe ich die Varebeute vor mir. Kann da aber eins anbieten. Online am PC. Ich kann da mein Imkerbuch freischalten. Das schauen wir gerne an. Da kannst du deine schauen. Ja. Schau, so arbeiten die Imker zusammen. Ja, also ich habe Google Drive, da kann ich die freischalten. Warte mal, Aktivitäten, da brauche ich nicht deine E-Mail-Adresse. Ja, lothar.bodingbauer. Warte, ich muss erst mal schauen. Dieses Jahr Aktivitäten. Das interessiert mich nämlich so vom... Ja, warte mal, ich schreibe einfach kurz die Namen mal frei. Also okay, gib mir. Ja? Ja, Lothar. Ja, mit Punkt. TH oder? Mit TH, ja. Lothar. Punkt. Bodingbauer. Boding. Bertha Otto Dora, Ida Norbert Gustav Bauer. Bodingbauer. Okay, danke. Ja, Bodingbauer. Ja. Apostrophe.at, so wie das Apostroph mit PH... Und dann eine E, apostrophe.at. Strophe. Mit PH oder mit E? Mit PH. PH und E an E. Genau. Punkt. Apostrophe. Ja, auf Englisch. Ich habe noch einen Namen gesucht, der sich auf Englisch und Deutsch gleichzeitig aussprechen lässt. Aber es ist aber ein bisschen doch zu kompliziert geworden, eigentlich. Ja. Aber vorhin mit Worten PH. Apostrophe. Genau, ganz genau. Genau. Okay. Super. Ja, das schicke ich dir, schalte ich da frei, dann kannst du jederzeit rein. Und ich schicke dir dann einfach eine Mail. Den Link. Ja, danke, super. Du und da siehst du auch Bilder drin. Eigentlich müsstest du dann die Bilder auch sehen. Ah ja. Frage, darf ich da auch Büdel nehmen, wo ich mir denke, das passt gut dazu, das ist der Zutipp für den Bienen-Podcast? Dann schreibe ich deinen Namen dazu. Ja. Okay. So, gerne, sonst eh nichts, aber das Foto war vielleicht ganz interessant. Gerne. Okay. Und wie schaut es jetzt, also wie war das, Honig hast du heuer schon... Honig habe ich geerntet. Und? Ja, allerdings, natürlich der Witterung entsprechend wenig. Ja. Bei uns war es ja auch so, indem ich eigentlich nur zwei Stammvölker gehabt habe, das waren die zwei Bienenkisten. und dem mit, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, da muss ich geschwind reinschauen, den Dschungelzettel aufrufen. Ich glaube, ich habe 46 Kilo, glaube ich, Höchststand an Honig gehabt und im Endeffekt habe ich fast nichts geerntet, weil ich alles braucht. Ja, ja. Und meine Imkerei basiert ja auf Honigüberwinterung, nach Möglichkeit Honigüberwinterung. Heuer, aus philosophischen Gründen, muss man sagen, oder? Einfach aus Bienen. Bienenfreundlichkeit. Also Bienengesundheit. Zuckerwasser ist für Bienen nicht gesund. Das ist meine Philosophie. Und ja, wenn ich da jetzt nachschaue, ich habe Spitzenzeit habe ich gehabt, das war im Mai, 12. Mai, da habe ich 33 Kilo Honig drin gehabt. Mhm. Und geerntet habe ich im Endeffekt nachher summa summarum, glaube ich, 7 Kilo bei beide. Weil es einfach dann, die sind angeschwärmt, da haben sie natürlich auch Honig mitgenommen, dann war das relativ wenig drinnen. Und ich habe es dann eigentlich aufgrund der, bei der Bienenkiste ernt man ja relativ spät in Honig. Ja. Muss man auch dazu sagen, es ist ein bisschen anders als wir in der konventionellen Imkerei. Und ich habe dann aber festgestellt, dass ich dürfte ein bisschen einen Raps dabei gehabt haben vom Frühjahr, der ist natürlich dann relativ auskristallisiert schon gewesen. Er war schon noch ein bisschen flüssig, ich habe dann abgeschleudert damit. Habe ihn aber dann den Rest wieder eingestellt hinten in den Honigraum und habe ihn dann ausfressen lassen und austragen lassen und habe dann nur ein bisschen drauf gefuttert. Da habe ich auch genau durchgeführt, wie viel das ich da wieder zugefuttert habe. Das hat sich relativ in Grenzen gehalten bei den zwei Bienenkisten. Und bei die Varebeuten, das waren ja lauter heurige Schwärme. Das heißt, ich habe ja die Varebeuten, das waren, wie gesagt, insgesamt habe ich gehabt, beim Start habe ich, glaube ich, das hätte Hecht und waren meine Völker, muss ich schnell nachschauen. Ja, das waren insgesamt 6 Varebeuten plus 2 Bienenkisten. Mhm. Also 8 Völker habe ich gehabt. Das erste Volk, das kleine, ist mir dann eben eh gleich, das habe ich dann relativ aufgelöst, glaube ich, habe ich es irgendwann dann im August dann, weil das war so wenig. Und auch einen super Schwarm, einen zweiten von meiner Kiste habe ich einen Spezi gegeben, der

Musik.